Und ich sah ein anderes großes und wunderbares Zeichen im Himmel, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn darin vollendete sich der Zorn Gottes. Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt, und die da siegten an dem Tier und seinem Bild und an der Zahl seines Namens, stehen auf dem gläsernen Meer, mit Zittern Gottes. Und sie sangen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allbeherrscher, gerecht und wahrhaft deine Wege, König der Völker. Wer fürchtet sich nicht, Herr, und preist nicht deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Rechttaten sind scheffenbart worden. Und nach diesem sah ich, und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel setzte sich auf, und es gingen heraus die sieben Engel mit den sieben Plagen aus dem Tempel, angetan mit reiner glänzender Leinwand und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eines von den vier Tieren gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen gefüllt mit dem Zorn des Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Und der Tempel ward gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht, und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis zur Vollendung der sieben Plagen der sieben Engel.